Paris, Gare de l'Est. Ich stand auf dem Bahnhofsplatz und sah erleichtert zu, wie die Touristen langsam in den Bus stiegen. Endlich kam der Reiseleiter. Verzeihen Sie, dass ich so spät komme. Ich hoffe, die Gäste und Sie mussten nicht zu lange warten. Schon gut, beruhigte ich ihn. Es sind alle da. Sie können starten. Als ich die Teilnehmerliste unterschrieben hatte, gab er mir das Kuvert mit meinem Honorar. Also dann, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Der Bus fuhr los, die Sache war erledigt. Endlich konnte ich dieses idiotische Schild mit der Aufschrift »City-Träume« in die Tasche stecken. Ich spürte diese angenehme Müdigkeit, das gute Gefühl nach getaner Arbeit. Dieser Job war wirklich ein bisschen komisch. Früher hatten mir diese Leute immer leid getan. Diese Typen, die auf allen Flughäfen der Welt so tapfer ihr Schild hochhielten, auf der Suche nach Madame X oder Mr. Y. Und wie sie jeden Passagier freundlich ansehen mussten, weil ja fast jeder Madame X oder Mr. Y sein konnte. Dazu meistens noch diese seltsamen Maskeraden, Hoteluniformen oder die Klamotten der Reiseagentur. Irgendwie lächerlich. Und jetzt war ich selber so einer. In giftgrüner Jacke und einer peinlichen Schildmütze. Der City-Träume-Mann, der jede Woche bestgelaunt liebe Landsleute aus Flugzeugen oder Zügen sammelt, um sie in den Bus zum Hotel zu stecken, wo sie dann das romantische Traumwochenende Paris verbringen würden. Gut, ich machte das nur einmal pro Woche und die Bezahlung war auch nicht schlecht. Eine Rolle, ein kleines Spielchen am Freitagabend, das war alles. Außerdem hatte ich meistens ein sehr dankbares Publikum. Wie sich die Leute freuten, dass da jemand im Großstadtdschungel auf sie wartete, um sie in Sicherheit zu bringen. Ein leichter Job also. Und anschließend konnte ich dann in aller Ruhe durch die Straßen von Paris spazieren. Ich wollte schon loslaufen, Richtung Boulevard. Da fiel mir meine Freundin Nicole ein. Sie wohnte hier ganz in der Nähe. Vielleicht war sie zu Hause und hatte Lust auszugehen. Mit meinem City-Traumgeld konnte ich sie auch zum Essen einladen. Ins Café Veron oben in Montmartre oder ins Quartier hinter dem Centre Pompidou. Also ging ich noch einmal ins Bahnhofsgebäude zurück zu den Telefonen neben dem Kartenschalter.